Teşekkür. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Ekrem Özfalı. Ich bin auf dieser Station als Assistenzarzt tätig. Ich würde gerne mit Ihnen Aufnahmegespräch durchführen. Alles in Ordnung für Sie? Ja, gerne, Herr Doktor. Okay. Zuerst benötige ich ein paar persönliche Daten und dann können wir weiterführen. Wie heißen Sie? Ich heiße Carmen Ziegler. Carmen Ziegler. Ja, genau. Frau Ziegler, könnten Sie bitte Ihre Vornamen und Nachnamen langsam und deutlich buchstabieren? Okay. Carmen buchstabiert sich Carmen. N. Mit C. Ja, C. C wie Okay. César. C wie Ja, okay. César. Okay. Und Ziegler. Z wie Zeppelin. I Ja. wie Ida. E wie Emil. G wie Gustav. Ja. L wie Ludwig. E wie Emil. R wie Richard. Vielen Dank, Frau Sigler. Frau Sigler, wie alt sind Sie? Herr Doktor, ich bin 59 Jahre alt. Frau Sigler, wann sind Sie genau geboren? Am 1.2.1963. 63. Ersten? 2.1963. Ja. Okay, vielen Dank. Und Frau Ziegler, wie groß sind Sie? Ich bin 1,57 Meter groß, Herr Doktor. 57. 57. Ja, genau. Okay. Wie viel wiegen Sie? Ich bin 76,6 Kilo schwer. Okay, Frau Sigler. Was willst du sonst? Ja. Ach, Herr Doktor, mir ist so übel und ich habe starke Schmerzen. Ich halte das kaum noch aus. Ja, okay, ich verstehe. Seit wann haben Sie die Schmerzen, Beschwerden? Schon seit 2 Wochen leicht, aber seit gestern Abend sind die Schmerzen plötzlich richtig schlimm geworden, Herr Doktor. Diese Schmerzen habe ich seit gestern. Diese starken Ja. Schmerzen habe ich seit gestern Abend. Okay. Schmerzen haben Sie seit gestern und Übelkeit? Ja, mir ist so übel seit gestern. Ja. Ist es gleichzeitig Nein. mit dem Schmerzen? Nein, eigentlich, weil ich Schmerzen habe, habe ich dreimal Cotrimaxol gleichzeitig einmal eingenommen. Nach Einnahme dieses Medikamentes hatte ich oder habe ich diese Übelkeit, ich Okay. denke, wegen Cotrimaxol. Okay. Sie haben schon dreimal Cotrimaxazol eingenommen und wann Nein, haben einmal drei Stück Sie? Cotrimaxazol. Einmal drei Stück. Wann? Gestern oder? Gestern. Ich Einmal. habe ja, ich dachte, es sei wieder eine Harnwegsinfektion, Harnwegentzündung und deswegen habe ich diese Medikamente wieder eingenommen. Ich Ja, hatte Ja, ich hatte früher diese Beş verden, endişe beş verden. haben schon für eine Schild Ja. beschwerden haben. Und ich würde gerne wissen, warum haben Sie Kotirmax so benutzen? Einmal drei Stück. Ja, weil ich dachte, Wegen es einer sei wieder ärztlichen eine Rat oder? Harnwegsinfektion. Ja. Ah, ja. Wegen einer ärztlichen Rat oder? Haben Nein, Sie ich möchte möglichst schnell Wirkung. behandelt werden. Ja, okay, ich verstehe. Okay. Sie haben schon gesagt, seit 2 Wochen ähnliche Beschwerden haben Sie. Und dann seit gestern, Sie haben sehr starke Schmerzen und Übelkeit. Und dann gestern haben Sie einmal insgesamt 3 Stück Cotrimaxazol Ja, drei gegeben Tabletten. haben. Und Frau Ziegler, wissen Sie, wie viel Milligramm diese Cotrimaxazol-Tablet? Ich habe keine Ahnung, Doktor. Okay. Seit gestern sind diese Schmerzen dauerhaft oder gehen und sie wieder weg? Ja, Herr Doktor, Sie hören gar nicht mehr auf. Sie sind immer da. Immer da. Und wie gesagt, kann ich nicht das aushalten. Bitte helfen. Helfen Sie mir. Ja, okay, ich verstehe. Wie stark sind die Schmerzen? Könnten Sie mir mal beschreiben auf einer Schmerzskala, wobei an 0 kein Schmerzen, 10 sehr starke Schmerzen entspricht. Wie beschreiben Sie? Mindestens acht, Mindestens. vielleicht sogar neun, Herr Doktor. Zu Hause haben Sie dagegen ein Medikament ein, oder? Ja, Eingenommen? wie gesagt, habe ich dagegen Medikamente eingenommen, aber Außer was für ein Medikament? Schmerzmittel. Schmerzmittel habe ich nie eingenommen. Haben Sie gegen etwas Allergie, Frau Sika? Ich habe keine Allergie, Herr Doktor. Keine Ahnung. Und okay. Ich rufe an die Krankenschwester an. Ich gebe Ihnen ein Schmerzmittel. Okay. Frau Ziegler, haben Sie noch Fieber? Ja, seit ein paar Tagen. Ein paar Mir ist Tage. ständig kalt und dann wieder heiß, Herr Doktor. Und haben Sie schon Fieber gemessen, oder? Ja, ich habe schon gestern Abend gemessen. Es war 38,8 Grad, Herr Doktor. 38,8. Aber es kommt, ja, es kommt in Wellen, Herr Doktor. Ja. Bin artig. Okay. Was haben Sie gesagt? Ich konnte nicht verstehen. Wählen artık o da. Wellen artık. Oh, ich weiß nicht. Ja. Das Fieber und die Schmerzen ist gleichzeitig oder? Fieber und Und Schmerzen? Nein, Schmerzen? Ja. nein, ich denke nein. Okay. Wie gesagt, habe ich seit 2 Wochen ähnliche Beschwerden, aber Ich ja, habe seit das. gestern sind die Schmerzen schlimmer geworden, Herr Doktor. Ja, okay. Und strahlen die Schmerzen irgendwohin aus, Frau Ziegler? Was meinen Sie mit Strahlung? Zum Beispiel in den Rücken oder in unter Bauch. Ah, okay. Ja, in den linken Unterbauch bis in die Leiste, Herr Doktor. Das Linken. macht mir richtig Angst. Unterbauch bis Leiste, linkenseitige Leiste. Ja, in die Leiste, ja. Ja, in der Last. Okay. Frau Ziegler, gibt es etwas, die Schmerzen verstärkt oder lindert? Ja, zum wenn ich Beispiel. bewege, ja, wenn Ja. ich mich bewege, verstärken sich die Schmerzen, ich denke. In Ruhe, fühle ich mich ein bisschen besser. In Ruhe, ein bisschen besser. In Ruhe, ja. Okay. Frau Ziegler, haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Ja, Herr Doktor. Seit gestern oder vorher. Ja, ständig, besonders auch nachts. Ich komme, ja, ich muss zur Toilette immer, Herr Doktor. Wie oft Aber müssen Sie? immer nur ganz wenig, Herr Doktor. Ja, wenig, aber sehr oft. Ja, sehr oft. Und das ist sehr schwer für mich. Es brennt furchtbar, Herr Doktor. Beim Wasserlassen Wie spüre bitte? ich eine brennende Gefühl, Ja, brennendes Gefühl. haben Sie noch brennende Gefühl beim Ja. Wasserlassen? Ja, ich verstehe. Ja. Und welche Farbe hat der Urin? Ja, Herr Doktor, seit gestern ist er rötlich. Das macht mir auch richtig Angst. Ja. Ja, ich verstehe. Und riecht der Urin stark oder ungewöhnlich? Haben Sie etwas bemerkt beim Ja, es Urin? stinkt, der Herr Doktor, es stinkt. Stimmt. Und ja, es sieht komisch aus. Ich Wie Adli denke, oder total Tina? trüb. Ja, Total trüb. Es gibt, total zurück. ja. Seit wann diese Urin war trüb? Ich Seit habe zwei Wochen? gestern Ja. bemerkt, Herr Ja. Doktor. Ich habe das gestern bemerkt. Aber ich weiß nicht, seit wann das ich habe. Okay. Wie viel Urin haben Sie täglich oder wie viel Wasser trinken Sie? Ich trinke ausreichendes Wasser. Vielleicht mehr als sonst trinke ich Wasser, aber wie gesagt, dann. Zum Beispiel circa 2 Liter haben Sie täglich Wasser trinken, oder? Ich achte darauf, aber ich schwitze auch, Herr Doktor. Ja, ich wüsste. Ja, seit gestern schwitze auch sehr viel. Und ist der Harnstall schwach oder stark? Sie haben schon gesagt, kleine Menge. Wie kann es sein, Herr Doktor? Es ist sehr kleine Menge, ja. Okay. Haben Sie Stellfrost in der Nacht oder Stell fürs phasenweise? nicht, aber ich schwitze, Herr Doktor. Ja, ich wüsste. Wie ist Ihr Appetit? Gar keiner, Herr Doktor. Mir ist schon beim Gedanken ans Essen übel. Wie gesagt, habe ich Übelkeit, Herr Doktor. Übelkeit. Ja. Wenn Übelkeit. man Übelkeit habe, hat, kann man nicht essen. Ja, natürlich, ich verstehe. Und haben Sie noch Erbrechen? Ja, Herr Doktor, ich musste mich übergeben auch. Einmal. Es war Einmal. schrecklich, ja. Ja, wie sah es aus? Nur Essensreste, Herr Doktor. Es gab nur Essensreste. Essen Reste und nach dem Antibiotikum, oder? Ja, wegen Übelkeit. Ja, es gibt einen Mhm. Zusammenhang zwischen ihnen. Nach Einnahme von Antibiotikum hatte ich Übelkeit. Weil ich Übelkeit habe, musste ich mich Ja, übergeben. Ja. okay, ich verstehe. Haben Sie in der letzten Zeit Gewicht ab- oder zugenommen? Nein, mein Gewicht ist immer Nein. stabil, Herr Doktor. Stabil. Hatten Sie in der Vergangenheit schon Harnwegsinfekt? Ja, wie gesagt, hatte ich nicht nur einmal, sondern auch mehrmal solche Beschwerden. Zum Beispiel, ich habe, weil ich 15 Jahre alt war, hatte ich eine Nierenentzündung, aber ich weiß nicht genau Name dieser Krankheit. Dann schüberweise ich dann ich dann habe ich mehrmals solche Beschwerden mit meinen Nieren hatte Ja, okay, ich gehabt, Entschuldigung. erinnere. Haben Sie Problem beim Stuhlgang? Ja, ich habe auch Durchfall, Herr Doktor. Durchfall. Ja. Seit gestern. Seit gestern. Ja, drei oder bis viermal. Ganz wässrig. Es war ganz wässrig, Herr Doktor. Nach der Einnahme von Antibiotik. Ich vermute. Ja, wie gesagt, ja, nach einem. Okay. Und haben Sie Sodbrennen oder Saueraufstoßen? Nein, das habe ich nicht. Okay. Und Frau Aber Ziegler. natürlich nach dem Erbrechen fühle ich mich solche Schmecken in meinem Mund, in meinem Mund. Saure Schmecken, meine Schmack, Okay, meine ich. okay, okay. Schlafen Sie gut? Nein, Herr Doktor, ganz schlecht. Wegen der Schmerzen und dem ständigen Wasserlassen. Ich bin fix und fertig, Herr Doktor. Ja, okay, ich verstehe. Wegen Schmerzen haben Sie auch eine Schlafstörung. Und Frau Ziegler, sind Sie schon in dem Wechseljahr? Ja, Herr Doktor, ich Nein. bin seit ein Jahr im Wechseljahr. Ja, Herr wann war letzte Mal Periode? Ich erinnere mich nicht, aber vielleicht vor 9 Jahren. Damals war es unregelmäßig und vielleicht 9 Ja, Jahren, ja. natürlich. Circa 10 Jahre, oder? Ja, 10 oder ja, 10 Jahre. Okay, besuchen Sie regelmäßig Ihren Frauenarzt? Ja, Herr Ja, Doktor. bezüglicherweise Ja. erst. Aber ich habe Probleme beim Geschlechtsverkehr. Ja, das tut auch weh, Herr Doktor. Ja, ich Beim verstehe. Geschlechtsverkehr tut das auch weh, Herr Doktor. Vielleicht möchten Sie wissen. Okay. Frau Ziegler, haben Sie noch irgendwelche chronische Erkrankungen? Sie haben schon gesagt, mit 15. Lebensjahr, Sie haben noch eine Nierenentzündung. Und dann? Ja, ich muss, deswegen muss ich regelmäßig Kontrolle bei Urologen oder muss ich ja bei Urologen regelmäßig besuchen, Entschuldigung. Ja. Und ich leide seit 5 Jahren an Bluthochdruck, Herr Doktor. Das 5 Jahre Bluthochdruck. Gibt es noch Nein, etwas Gott sei anderes? Dank Nein. habe ich Okay. keinen. Eine andere Beschwerde. Wurden Sie schon mal operiert, Frau Ziegler? Herr Doktor, ja, mit 10. Lebensjahr wurde bei mir eine Blinddarmentfernung durchgeführt. Und mit 18 wurde mein Blinddarm entfernt. Mein Blinddarm entfernt. Mit 15? 10 Jahren, Ja, mit 10 Jahren. wurde bei mir Tonsillektomie, Mandelentfernung. Mandelentfernung Okay. durchgeführt Und mit und 18? 18, Ja. ja. Okay. Und ich hatte auch einen Kaiserschnitt, vor 25 Jahren. Ist das auch Operation? Oder Ja, natürlich. sollten Sie wissen? Kaiserschnitt Ja. wegen Geburt einer. Haben Sie Kinder, Frau Ziegler? Ja. Ich hab eine Tochter. Ja, mit Kaiserschnitt. Sie hat keine Kaiserschnitt, Herr Doktor. Sie haben schon gerade Kaiserschnitt Ich gesagt. habe, ich hatte Kaiserschnitt. Ja. Vor 25 Jahren Ja. eine Kaiserschnitt. Ich denke, 6 Jahre ist ja okay. Frau Sicker, haben Sie Allergien? Die Wie gemerkt. gesagt, habe ich keine Allergie, Herr Keine Doktor. Allergie, ja, haben Sie schon gesagt. Ja. Und nehmen Sie regelmäßig Medikament gegen Bluthochdruck und Ja, Herr Doktor. was nehmen Sie? Entschuldigung, er ist auch gut kontrolliert Ja. mit Hilfe von dieser Medikamente. Ich habe dagegen, ich nehme dagegen Nebivolol und Candesartan. Ein. Nebivolol 10 Milligramm und Candesartan 4 Milligramm. Milligramm. Ja. Und zur Magenschützung nehme ich Omeprazol ein. Wie viel Milligramm oder so? Omeprazol Dosierung weiß ich nicht, Herr Doktor. Okay. Vielleicht 20, aber ich habe keine. Genau. Und Frau Sigler, sind Sie voll geimpft? Ja, Herr Doktor, Ja, ich bin gut. vollständig geimpft. In der letzten Zeit haben Sie im Ausland gereist, oder? Nein, Herr Doktor, ich Nein. reise. Trinken Sie, Frau Sigler, rauchen Sie? Nein, Herr Doktor, ich rauche nie. Ich rauche. Okay, super. Gut zu hören. Trinken Sie Alkohol? Ja, gelegentlich trinke ich Sekt oder Wein. Nicht Sehr so gut, viel. Ja, Wein. ein Glas oder zwei Glas. Ein Glas oder am Wochenende oder pro eine Woche. Oder mehr, eher selten. Sehr gut, okay. Bitte nehmen Sie diese Frage nicht persönlich. Haben Sie schon einmal Drogen konsumiert, oder? Einmal oder mehrmal habe ich nie das konsumiert. Aber Das warum fragen Sie denn das? ist eine Routinefrage, aber machen Sie keine Sorge. Aufgrund Schweigepflicht darf ich Ihre Angaben mit niemandem teilen. Das Aber das. Problem ist nicht, dass Sie mit einem miteinander es teilen. Das Problem ist, warum ist es eine medizinische Ja, Frage? Drogen, Nebenwirkungen, Wechselwirkungen mit bestimmten Medikamenten haben können. Deswegen müssen wir immer Oh. diese Frage stellen. Oh, Jede, danke. Danke, Herr ja, Doktor. jede Patient. Vielen Dank. Dankeschön. Okay, und Frau Sigler, sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet und ich wohne mit meinem Mann zusammen. Okay, haben Sie Kinder? Wie gesagt, habe ich eine Tochter. Eine Tochter. Ja. Ist sie gesund? Ja, Gott sei Dank ist sie gesund und hat keine Kaiserschnitt. Gut, gut zu hören. Und Frau Sickler, leben Ihre Eltern noch? Mein Vater lebt ja noch, aber leider ist meine Mutter, als sie jung war, nach einer Herz-OP verstorben. Und eine, ja, es tut mir leid, es tut mir sehr leid für ihren Verlust. Ja, sie hatte auch Nierenprobleme, Herr Doktor. Sie Nierenproblem. war, ja, sie war dialysenpflichtig und hatte eine Nierentransplantation. Ja. Sie hatte auch eine Nierentransplantation. Ja. Okay. Sehr wichtige Information für uns. Gut zu wissen. Danke für die Und Information. mein Vater hat Bluthochdruck, Herr Doktor. Ihr Vater hat noch einen. Unter Kontrolle, oder? Ich hoffe es, ja. Ja. Ich, aber ich weiß nicht. Ja. Ich hoffe es. Und haben Sie Geschwister? Nein, Herr Doktor, ich bin Einzelkind. Okay. Frau Sigler, letzte Frage. Was machen Sie beruflich? Herr Doktor, ich bin Eingestellte beim Einwohnermeldeamt. Einwohnermeldeamt Ja. beim Rathaus. Ja. Okay. Frau Sigler, ich bin nun mit meinen Fragen fertig. Haben Sie noch Fragen? Nein, Herr Doktor. Danke Ja, für aber die ich würde gerne wissen, Information. was ich habe. Frau Sigler, ich habe einen Verdacht auf Nierenentzündung, aber das bleibt nur eine Vermutung. Deshalb müssen wir weitere Untersuchungen durchführen, um meinen Verdacht zu bestätigen. Ich werde zuerst körperliche Untersuchungen machen, dann ein paar Blut abnehmen und weitere Untersuchungen durchführen. Sobald die Ergebnisse vorliegen, bespreche ich mit meinem Oberst und dann komme ich zu Ihnen und erzähle ich Ihnen alles. Oh, danke, Sollen Herr Sie Doktor. jetzt hier warten und dann Ja. können, wieder komme ich Ihnen zurück. Okay, Herr Doktor, ich warte auf Sie. Vielen Dank, Frau Sigler. Entschuldigung, darf ich ein paar Fragen stellen? Ja, natürlich. Bitte. Für die Patienten? Ja. Aha. Wie ist die Schmerzcharakter? Könnten Sie bitte erzählen, Ja, Frau Ziegler? Frau Doktor, so klopfend und pochend, als würde jemand mit einem Hammer dagegen schlagen, ja. Brüllend, klopfend und Pochend, pochend und pochend. klopfend. Ja, klopfen. Okay. Wo genau sind diese Schmerzen? Ja, in den Rücken, vielleicht Unterrücken. Ich kann sagen auch Lendenbereich oder ja. Linksseitige, Ja, verstehe linksseitig. ich richtig? Okay. Linken Flanke. Ist Ihnen ist Ihnen Bluthochdruck gut eingestellt? Haben Ja, Herr Sie Doktor, ich messe regelmäßig und Okay. ich besuche meinen Hausarzt regelmäßig und Oh, gut. die letzte Messung war 120 zu 70. Okay. Auch besuchen Sie vielleicht Urologen Ja, wie gesagt, regelmäßig? muss ich die Urologen wegen meiner vorherigen Nierenprobleme besuchen. Okay, und noch habe ich etwas. Haben Sie Gewichtsveränderung in der letzten Zeit? Nein, wie gesagt, bin ich im, mein Gewicht ist mein Gewicht immer stabil. Ich vermute, Ihr Schlafen ist nicht gut Ja, diese wegen Frage dieser wurde gestellt und Gestalt. Okay, ja. danke schön. Peki abla. Öhtesu einen Laban ruf machen. Ja, kling kling. Ja, hallo, wie war ich hier? kling. Frau Müller am Apparat. Ja. Guten Tag, Frau Müller. Herr Janssen. Herr Jetzt? Janssen, Ja. Kaliumwert liegt 2,6 Millimol pro Liter. Könnten Sie bitte Ihre Oberärztin weiterleiten? Ja, natürlich, Frau Müller. Janssen Hm. mit Jod. Ja, okay. Hab das Schönen gemacht. Tag. Okay. Danke Ihnen. Tschüss. Bitte schön. Guten Tag, Frau Ärztin, Oberärztin. Was haben Sie heute für uns? Ja, ich habe eine neue Patientin, aber bevor ich meine Patientin vorstellte, ich möchte mit Ihnen eine wichtigste Weise mitteilen. Frau Jensen, einen Kaliumwerte von 2,6 Millimol pro Liter. Dieser Wert ist deutlich erniedrigt, entspricht einer Hypokaliämie. Was ist die Ursache für Hypokalämie? Ja, für die Hypokaliämie als Ursache meistens Diuretika, Erbrechen, Diarrhoe und Azidose, respiratorische oder metabolische Azidose. Okay. Welche Symptome erwarten Sie bei Hypokalämie? Am wichtigsten Symptome bei der Hypokaliämie Kammerflimmern, aber Muskelkrämpfe, Schwäche, Krampf, Reflexabschwächung und Störung, Obstipation, Blasenlähmung und generell Herzrhythmusstörung. Okay, wie können Sie die behandeln? Leichte Formen über 2,5. Kaliumreiche Ernährung, zum Beispiel Bananen, Obst, Gemüse und bei der schweren Formen, Kaliumwerte ist unter 2,5 parenteral Kaliumchlorid und EKG und Vitalparameterkontrolle mit EKG und Vitalparameterkontrolle. Okay, was haben Sie noch? Ich habe heute eine neue Patientin. Es geht um Frau Carmen Ziegler, 59 Jahre alt, geboren am 1.2.1963, 1,57 Meter groß und 76,6 Kilo wiegt. Und Frau Carmen, die sich stellte bei uns wegen seit gestern Abend bestehende klopfende linksseitige Oberbauchschmerzen vor. Laut Angaben der Patienten, die Schmerzen plötzlich aufgetreten und sie berichtet, dass die Schmerzen circa 2 oder 3 Wochen langsam aufgetreten, aber am Anfang Schmerzintensität war sehr leicht und mit der Zeit schlimmer geworden. Entschuldigung, Sie haben schon erwähnt, dass die Schmerzen seit gestern Abend plötzlich aufgetreten sind. Ja? Ja. Gibt es eine bestimmte Auslöser für die Schmerzen? Bestimmte Auslöser habe ich dich gefragt, ja. Bestimmte Auslöser. Okay. Und Sie haben schon Ähnliche gesagt, ähnliche Beschwerden. Die Patientin hat circa 2 Wochen gehabt, ja. aber die Schmerztests waren sehr leicht und da seit gestern, ich korrigiere, nicht die Schmerzen plötzlich aufgetreten, seit 2 Wochen leichte Formen gehabt, aber seit gestern Abend die Schmerzintensität Die Schmerzen so sind stärker geworden. geworden seit Ja. gestern. Okay, verstehe. Die Und Schmerzen sind im Oberbauch, linksseitig Oberbauch. ja, linksseitig Oberbauch und in den Flanke. In der Flanke, okay. Bitte schön, weiter. Und seit gestern Abend, die Patient hat 38,8 Celsius, Grad Celsius Fieber und die Schmerzen strahlen linken Unterbauch bis linksseitige bis zur linksseitige Leiste aus. Die Schmerzen verstärkt beim Bewegung. Die Schmerzen lindert in Ruhe. Und gleichzeitig die Patientin hatte ständig ständig beim Wasserlassen ständig Schmerzen beim Wasserlassen. Sie hatte brennende Gefühle. Was ist Fachbegriff? Dysurie. Sie hat beim Wasserlassen Dysurie. Die Urinmenge sei wenig. Sie sollen hier alle Fachbegriffe benutzen. Ja, Zum Fachbegriff. Beispiel begleitet klagt sie über Dysurie, Polyküsurie, Oligurie. Okay. Sie klagt über, dass die Dysurie, Polyküre und brennende Gefühl beim Polakizuri, ya? Polak, nicht Polaküri, Polakizuri. Polyküre. Ya. Sie muss sehr oft auf die Toilette gehen, aber jedes Mal hat sie weniger Urin. Ja. Das bedeutet Polakizuri. Polyküre. Poliüri bedeutet sehr oft und viel Menge. Poliüri bedeutet sie hat viel Menge. Ja, wir benutzen das so nicht Polyküre mit General mit weniger Urin. Bei der urologischen Terminologie Polyküre mit immer oft, aber weniger Okay, ich der habe gehört Polyüri. Ja, Polyküri Region. vielleicht gleiche bedeutet. Polyküre, ja, ich wieder kontrolle meine Note, aber Polyküre, ich habe erstmal gehört. Und aber ich weiß es nicht, die deutsche Literatur. Ja, muss ich wieder gucken. Okay, danke für die Information. Polyküre. Vielleicht habe ich falsch gesagt. Ich kontrolliere. Sie können weitermachen. Sie berichtet, dass die Schmerzen linken Unterbauch und ausstrahlen. Linken Leiste, Schmerzintensität liegt bei 8 von 10. Sie erwähnt, dass sie vor 2 Wochen ähnliche Beschwerden haben und seit gestern sie hatte einmal drei Tabletten Cotrimaxazol mit unklarer Dosis eingenommen. begleitend klagt sie über Fieber. Woher hat sie Cotrimaxazol gefunden? Wer hat das Ihnen verschrieben? Ohne ärztliche Rat. Die Patientin hat gesagt, ja, ich nehme selbst ohne ärztliche Rat. Die Medikament war schon Hause und Okay. die Patientin hat diese Medikament mit 3 Stück selbst eingenommen ohne ärztliche Rat. Okay. Sie klagt über und vor gestern einmal Durchfall wegen dieser Schmerzen eine Schlafstörung. Ansonsten die Vegetativvernahme ist unauffällig. Entschuldigung, einmal Durchfall, oder? Ja, einmal Durchfall. Ja, Okay, ich habe drei oder viermal gehört. Okay. ich habe das nur einmal notiert. Und bei der Vorerkrankung erwähnte sie mit 15. Lebensjahr, er hatte eine Nierenentzündung erlitt und regelmäßig beim ihren Urologen kontrolliert. Seit 5 Jahren leidet sie an arteriellen Hypertonie. Dagegen nimmt sie Nebivolol 10 Milligramm und Candesartan 4 Milligramm regelmäßig ein. Bei der Voroperation erwähnte sie mit 18. Lebensjahr, wurde bei ihr eine Tonsillektomie durchgeführt. Mit 18. Lebensjahr wurde bei ihr eine Appendektomie durchgeführt. Und vor 25 Jahren, sie hatte einen Kaiserschnitt. Sie hatte keine Allergie. Sie ist Nichtraucherin, gelegentlich Alkohol konsumieren, ein Glas Wein am Wochenende wurde beachtet, Drogenkonsum wurde verneint. Die Familienanamnese ergab, Vater leidet an arteriellen Hypertonie, Mutter an einen Herzoperationen an einem Herz bei einem Herzoperationen verstorben. Die Mutter hatte Nierenprobleme und sie waren dialysepflichtig und ihr wurde Nierentransplantation durchgeführt. Keine Geschwister. Sie ist Angestellte bei einem Wohnmeldeamt verheiratet. Sie ist eine Tochter. Die Tochter ist gesund. Und aufgrund der Annahme, sie hat den Verdacht auf Nierenentzündung. Was ist Nierenentzündung? Was bedeutet Nierenentzündung? Nieren, ja, Pyelonephritis, meine Diagnose ist Pyelonephritis. Wofür spricht Pyelonephritis? Flankenschmerzen, beim Urin brennende Gefühl, Fieber, Vorgesichte und die Mutter hat ähnliche Gesichter und Durchfall, Appetitlosigkeit, Schlafstörung, Schwitze, ja, ähnliche. Okay, welche Risikofaktor hat dieser Patienten für Pyelonephritis? Als Risikofaktoren weibliches Gesicht und positive mit 18. Lebensjahr, sie hatte eine Nierenentzündung Gesicht und die Mutter auch ähnliche Vorgesicht. Nieren, sie war dialysverpflichtig und bei ihr wurde eine Nierentransplantation durchgeführt. Ja, und aber ich weiß es nicht, gibt es noch eine kongenitale Harnweg-Anomalie oder noch Yok. andere Pathologie? Okay, welche differenzielle Diagnose kommen in Frage? Als differenzielle diagnostisch kommen ein Urolithiasis und ja, eine Urolithiasis-Situation, ja, urinäre Infektion, Urolithiasis oder kongenitale Harnweg-Anomalie. Differentialdiagnostisch kommen in Betracht. Okay. Welche weitere Diagnostik würden Sie durchführen? Ich würde gerne zuerst alle körperliche Untersuchungen durchführen. Und dann Blut für das Labor. Worauf achten Sie bei körperlicher Untersuchung? Als Fieber und Abwehrspannung und wie sagen Druckempfindlichkeit und hocam Besonders bei Pyelonephritis. şey, Welche Untersuchung tamamen şeyim görüyordu? yani şu an koptum yani şeyim yokum yani şeyi söyleyemiyorum. Nedir bizim kıvah. Lofken işimersin mi? Bir biten. No. Normalerweise bei Pyelonephritis Untersuchung wir Klopfenschmerzen. Ja, Klopfenschmerzen, aber wir sagen noch andere Begriff, nicht nur Klopfenschmerzen. Bei Untersuchung. ja, Ja, Klopfen. Hauptsache ist Klopfen. Ja, Klopfen, aber bei der Äußerst. Urologie gibt es noch andere Terminologie. Ich erinnere mich, mir gefällt nicht ein, nicht Klopfen. Gibt es eine andere professionelle Begriff, aber habe nicht aufgefallen, habe mir nicht aufgefallen jetzt. Ja, Ja, einfach okay. sagen, ja, Klopfen Empfindlichkeit und Klopfen Fieber ist sehr wichtig, ja. Manche Seite Abwehrspannung oder kann sein, Druckempfindlichkeit kann sein und suprapubische Empfindlichkeit auch. Und ja, und Blut, ich werde Blut für das Labor abnehmen. Im Labor groß Blutbild, Leber- und Nierenwerte und CAP und Urinstatus und Stuhlstatus kontrollieren lassen. Und einen Bauchultraschall, Nierenultraschall werde ich durchführen. Was erwarten Sie bei Nierenultraschall? Bei der Pyelonephritis O da warum ürün öffnen Sie eine Nierenultraschall bei der Nierenultraschall eigentlich für die akut Pyelonephritis gibt es keine bestimmte radiologische Befunde. Normalerweise, wenn es eine pathologische kongenitale Anomalie oder Stein oder andere Pathologie haben, ja, könnte behilflich sein. Aber nur bei der Pyelonephritis, Nierenultraschall nicht geholfen. Okay. Und dann Warum Sie haben schon als Differentialdiagnoz Rölitiazis und ja. kongenitale Harnweg-Anomalie, Ja, ja? Um kongenitale Ihre Differentialdiagnoz auszuschließen, möchten Sie eine Ultraschall durchführen? ja, natürlich. Auf jeden Fall Ultraschall ein Routine. Egal welche Pathologie gibt oder kein. Und eine körperliche Untersuchung, dann einen urologische oder nephrologische Konsil anfordern. Wie können Sie die Patienten behandeln? Ich würde sagen, die Thema ist am wichtigsten ist Urinkultur. Wichtig, wenn die Urinkultur positiv ist, die erste Maßnahme ist Antibiotikum. Erwarten Sie Ürün auf die Ergebnisse der Ja, Ürünkultur? natürlich. Wir warten auf als erstmal empirische oder Sie haben schon gesagt und Kalkulierte Therapie. kalkulierte Therapie als erste Maßnahme. Pulsikal zuvor Elektrolit-Substitution und kalkulierte antibiotische Maßnahme. Dann ja, Bettruhen. Ja, und nach dem Urinkulturergebnisse kalkulierte antibiotische Therapie verändert. Ja, kann Antibiotika verändert Ja. werden, aber nicht immer anders, ja? Ja. Okay. Möchten Sie die Patienten stationär aufnehmen oder ambulant behandeln? Ja, natürlich. Pyelonephritis auf jeden Fall Stationen aufnehmen werden. Warum? Nächster Schritt ist Urosepsis immer. Deswegen jede Pyelonephritis müssen Stationen aufnehmen werden. Ja. Okay. Ja. Außer Urosepsis, welche Komplikationen können bei Pyelonephritis auftreten? Prädisposition ist welche? Welche Komplikationen können bei Pyelonephritis auftreten? Außer Urosepsis. Komplikationen. Ja, bir pyelonefritis komplikasyonu o da. Ya. Ya pyelonefritis komplikasyonu. Möchten Sie bestimmte Krankheit haben? Hayır, Sie Pyelonefritis. haben schon erwähnt, Urosepsis Ja, kann eine Urosepsis. Komplikation bei Pyelonephritis sein. Ja. Gibt es noch andere Komplikationen? Zum Beispiel Papillonekroze, zum Beispiel Hidronefroze. Jede Pyelonephritis geht ab und zu langsam oder schnell ja einen tübüler Nekroze deswegen geht immer eine chronische renale Niereinsuffizienz deswegen man soll nach der Infektion immer mit einer Scintigraphie bei den Nieren kontrollieren lassen. Okay. Ob eine Nekrose vorhanden ist. Ja, Nekrose, Infarkte und wie ist der Funktion bei Niere? Okay. Vielen Dank, Herr Özyuvalı. Hocam özür dilerim ya. Ya ben dağıldım ya. Kendi konumda dağılıyorum ya. Çok. Ekrem abi sen dağıldığını hissettin ama sorulara gayet güzel yanıt verdin. Endişelenmene gerek yok. Özür Önemli olan dilerim. sorulara yanıt vermen ve sen de gayet güzel yanıt verdin. Bilemiyorum ya, yani böyle yani durulmayacak şeylerde duruyorum, hani bilmiyorum ya, inşallah diyorum gittikçe şeyim, hani sınava doğru açılırım diye düşünürken iyice şey yapıyorum, sersemliyorum yani. Mesela bu benim konum ya, ben bunda uçmam lazım, ama şunu da atamadım bir türlü. Yani o bizim hep şeyimiz var ya, işte komplike yaklaşımımız, işte mesela İpek abla sağ olsun, o şey eksikleri, Wogen, Zindi, Schmerzen, bilmem ne. Ya işte o tek tek sorgulamayı biz hani pratikte de yapmadığımız için halen daha bu şeyin, FSP'nin çalışma sistemine şey yapamadım. Ya, kafadan gidiyorum ya. Klopfen, onun başka bir adı vardı hocam, onu bulup yazacağım, ama Klopfen diye kabul ediyorlarsa karıştırmaya gerek yok. Yani kostovertebral Sen açı hassasiyeti. işte orada yazmışlar kostovertebral açı hassasiyeti diyorsan Empfindlichkeit in Lenden şey diye bir arkadaş yazmıştı. SCF. Yok hocam, başka bir O şey değil mi? Ha. var. Ya işte çok tipik kullanılan bir şey var da aklıma gelmedi ya klinikte. Tamam, sen ona bakarsın o Ya, zaman. ya gerek de yok. Ama şöyle yani aslında anamnezin kötü değildi. Bence oldukça iyiydi ama tabii wo sorusu çok önemli karakterden de ziyade. Burada karakter de bir miktar önemli olabilir tabii ürolitiyazisle ayırt edebilmek için. Çünkü buradaki ağrı Klopfen oluyor. İşte diğerinde Krampf Artigo oluyor. Ya o yüzden hani bir de wo tam olarak nerede? Zaten bu ilk başta sorduğumuz soru. Bütün sorular ona göre şekillendiği için yani en önemlisi wo. Bir ağrıyı duyduğumuzda hasta kendisi baştan ifade etmiyorsa ilk soracağımız soru Wo haben Sie diese Schmerzen? Wo genau haben Sie diese Schmerzen? Çünkü bütün sorularımız ona göre şekillenecek sonra değil mi? Atıyorum o baba Rechtzeitig ederse neyi düşüneceğim? Leba'yı düşüneceğim, işte safrayı düşüneceğim, pankreası düşüneceğim. Atıyorum Unterbauch Schmerzen derse sağ tarafta derse apandisi düşüneceğim, sol tarafta derse divertikülitis düşüneceğim ya da kolonla ilgili bir şey düşüneceğim. Flanken diyorsa işte Nieren'ı düşüneceğim. Onun söylediği yere göre değişecek. Sonra da ağrıdan sonraki soracağım soruyu ona göre belirleyeceğim. İşte Hocam şey, hasta flanken diyor mu şeyde? Ben arada kaldım da flanken diyeyim mi demeyeyim Flanken mi? diyor, çünkü Flanken Diyor mu hastalar? Almanca bir kelime. Flanken Ha. demediğin için ben dağıldım. Flanken demen gerekiyor. Flanken Almanca kelime. Öyle mi? Ben özellikle Unterrücken falan filan diye ungebunk yaptım böyle. Dolayısıyla şey yaptım etrafını ki şey Flanken. olmasın Almanca değil Flanken diye. Almanca kelime. Bir de Evet. anamnezde Şütelfrost herhalde fix değil mi? Piyelonefriste onu söylemem gerekiyordu. Tabii Veyahut tabii. etmem lazımdı. Tüpte Onu bakliyesi. Şivitse diye şey yaptım. Onlar tipik. Onlar çok bence önemli de ama wo kısmı doktorun en başta netleştirmesi gereken bir yer. Tamam? Yani hasta Unter dem Rücken'de diyorsa o zaman indermitte, linksseitige, rechtsseitige. Çünkü indermitte diyorsa bu zaman lumbaljiye odaklanacağım. Ama linksseitige de rechtsseitige diyorsa o zaman neye odaklanacağım? Nieren'le ilgili durumlara odaklanacağım gibi. Öyle. En önemlisi buydu. Onun dışındaki diğer sorular konusunda bence oldukça iyiydim bu sefer. Ağrı ile ilgili işte karakter ve wo eksikti. Onun dışındaki ağrı ile ilgili genel soruları sordun. İşte idrar şikayetleri var. Onunla ilgili genel soruları sordun. Diğer soruları da hani işte şeyi sordun. Bayan hasta ginekolog işi anamnezeyi sordun. Yani ürolitiyazisteki anamnezine göre eksik olan birkaç nokta vardı ya önemli olabilecek. Burada onları soruyor oldun. Bence o anlamda iyiydi. Burada mesela şimdi süreyle ilgili de konuşuyoruz ya süreyi kısaltmanla ilgili Ekrem abi. Evet. Gereksiz soruları da sorma. Gerekli olan soruları sorma, gereksiz soruları sorma. Mesela babasının hipertansiyonunun düzenli olup olmamasının bir önemi yok. Onu sormana gerek yok. Ha, öyle şey, yaşadığını söyleyince evet, gerek yok hocam. Hiç orada vakit kaybetme. Mesela bu hasta hani işte ağrısı olduğunu söyledi Geschlechtsverkehr'e ya da. Normalde böyle bir şey yok bu falde. Ama bu bizim için önemli olabilir. Şikayetler benzer bölgelerde olduğu için. Mesela Zeitwan Hamzi dize beş verdin diyebilirsiniz. Bu şey için önemli olabilir. Yani senin tanını değiştirmez ama mesela böyle bir şey oluyor olsa neyi sorabilirler? İşte bunu bir Auslösen de faktör olarak düşünebilirler. Atıyorum mesela bu vardı zaten o bölgede enfeksiyon vardı. Ondan sonra oradan oraya geçiş yaptı gibi falan filan. Anlatabiliyor muyum? Evet hocam. O belki öyle Ben sorulabilir. orada dağıldım, çok gereksiz şeylere girdim hocam. Yani soracağımı sormadım işte, inşallah Yok yok, sınavda gereksiz bu. olan bir tek babanın şeyi vardı. Babanın hipertansiyon düzenleme değil mi diye. Burada hasta kendisi söyledi. Siz gayet güzel ginekolog işi anamnezi yaptınız. O ginekolog işi anamnezede Schimmelsenbaum Geschlechtsverkehr dedi. Hani ilişki sırasında ağrım var dedi. Belki orada siz şunu sorabilirsiniz. Zeitwan haben Sie diese 5 verdin. Hani benim asıl semptomla bir bağlantısı var mı anlayabilmem açısından iyi olabilirdi diye düşündüm. Onun dışında sorularda hani ciddi bir eksiklik ya da şey fark ediyor olmadım. Yapınız da gayet iyiydi. Reaksiyonlar konusunda da iyiydiniz. Sadece başlangıçta hani bir antibiyotik alıyor ve arsliherat olmadan alıyor. Hani orayı açıklığa kavuşturmaya çalıştınız nasıl aldığını anlayabilmek için. Sadece bir tanemiz yıkay ne medikamenti o ne arsliherat while das geferli zankan gibi bir şey denilebilirdi. Onun dışında gayet iyiydi. Siz kendinizi dağılmış hissedebilirsiniz ama biz Ya dağıldığımızı bu ya çok çok kötü aldım hocam. Ya bunda hiç şeyimi toparlayamadım ya. Benim konuya o yüzden insan beklemediği şeyden. Yani. ama kendi konunuz olduğu için, hakim olduğunuz için de daha rahat ve daha emin bir şekilde cevap veriyorsunuz. O çok güzel bence. Orada bir sıkıntı yok. Bu arada Pollak ürü ile Pollak izürü aynı şeymiş. Yani ben hiç Pollak ürü diye duymamıştım. Hep ifadelerde Pollak izürü vardı. İkisi aynı şey. Yani az miktarda idrarın olması ama sık idrara çıkmak demek. Şeyde mesela poliüri hep şey ifade edilir. Yani genel olarak mesela poliüri şeydir, yani idrar venigamengedir. Yani genelde öyledir. Eğer altında Yok şey bak şimdi bir şey söyleyeyim. Ben ilk sizden poliürü duydum zaten. Şimdi de poliürü dediniz. ha, yok bu orada kastet yok, vakada pollak ürü dedim galiba. Ha tamam. Ben sizden poliürü diye duydum. O yüzden orada düzelttim. Doğrudur hocam. Poliürü, oligüri meseleleri onlar idrarın mengesiyle alakalı. Poliküzürü mengesi az, evet sık çıkmak. Poliküzürü ile de poliküri aynı şeymiş yani. Tamam poliküzürüyü de hani duymuş olun diye dedim. Öyle. Elinize emeğinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Buyurun İpek abla. Sizdiniz galiba bugün soruya. Deneyeyim inşallah. Görüntüyü de açayım. Ya evet. Guten Tag. Ich habe heute eine Patientin aufgenommen. Sie ist Carmen Sikla, 63 Jahre alt, geboren am 1.2.1963 und sie ist 1,57 Meter groß, wiegt 76,6 Kilogramm schwer. Seit gestern Abend, sie kam zu uns wegen seit gestern Abend verschlimmerte linksseitige Flankenschmerzen. Sie berichtet, diese Schmerzen wie klopfend, pochend, progredient und persistierend. Sie hatte diese Beschwerden aber leichter seit 2 Wochen. Sie habe diese Beschwerden aber leichter seit 2 Wochen. Und diese Schmerzen ist in der Ruhe verlindert, bei Belastung verstärkt. Sie erwähnt, dass gestern Abend dreimal Gestern Abend Tabletten Cotrimoxazol eingenommen. Nach Einnahme Tabletten Cotrimoxazol berichtet sie Erbrechen und Diarrhoe. Begleitet Erbrechen sah aus Essenreste und Diarrhoe Durchfall auch seit gestern 2 bis 3 Mal wässrig auch diese nach dem Antibiotikum-Einnahme. Und sie berichtet auch seit ein paar Tagen wellenartige Fieber. Gestern Abend war die Temperatur 38,8 Grad Celsius und begleitend, ich habe gesagt, dass ja Schwitzen oder Hyperhidrose vielleicht soll ich sagen und Fieber habe ich gesagt. Als vegetative Anamnese erwähnt sie Inappetenz, Schlafstörungen und ja. Hast sie keine Miktion beschwert? Ja, hat er begleitend Symptom natürlich. Sie berichtet Pyuri, Pollaxyurie und Roturin und Türüblik-Ürin. Was bedeutet Roturin? Roturin Hämatüre, Entschuldigung. Trinkt sie genug Wasser. Ja, an Vorerkrankungen leidet sie seit 15 Jahren Nierenentzündung. Ich werde eine Verbindung mit ihren Urologen setzen. Wie heißt das oder so, würde ich gerne fragen. Und Bluthochdruck seit 5 Jahren. Was ist Bluthochdruck? Was heißt? Arterielle Hypertonie, Entschuldigung. Sie berichtet auch arterielle Hypertonie. Dagegen nimmt sie Nebivolol 10 Milligramm und Candesartan 4 Milligramm ein. Bei Bedarf nimmt sie auch Omeprazol, unklare Dosis. Omeprazol. Omeprazol. Sie hat keine relevante Voroperationen und Allergien. Sie trinkt Alkohol, ein oder zwei Gläser Wein, wochenendlich oder weniger als wochenendlich. Nikotin und Drogenkonsum würden verneint. An Familienanamnese leidet ihr Vater arterielle Hypertonie und ihr Mutter leidet ihre Mutter litt, Entschuldigung, litt ihre Mutter Nierenentzündung und hatte sie Nierentransplantation, aber sie ist während Herz-OP gestorben. Und sie ist vollständig geimpft. Sie ist Angestellter ein Wohnmeldeamt. Sie hat eine Tochter. Nach dem Anamnesenangaben, ich habe einen Verdacht auf Pielonephritis oder ja Pielonephritis. Als Differentialdiagnose kommen, akuter Schub, Glomerulonephritis oder Urolithiasis in Betracht. Zu weitere Abklärung würde ich gerne zunächst körperliche untersuchen, besonders linksseitige und linksseitige Klopfende abtasten und er berichtet auch diese Schmerzen, Strahlen. Er berichtet auch, dass diese Schmerzen in den linken Unterbauch, linken Leisten ausstrahlen. Deswegen auch würde ich gerne abtasten. Sehen, gibt es Schwindelig, Schwellung oder andere Probleme beim Haut oder so. Und Labortest durchführen, Blut abnehmen, Ultraschall durchführen. Vielleicht brauche ich urologisches Konsil. Bei der Blut würde ich gerne Blutbild sehen und Lipidparameter, Entzündungsparameter, also Elektrolyte, natürlich Urinstatus, Urinkültür. Ama überprüfen Sie Lipidprofile. Er berichtet, er ist übergewicht auch. Und Er oder sie. ach, Entschuldigung, sie ist übergewicht und sie hat Wie wiegt arterielle sie? Wie wiegt sie? sie wiegt 46,6 Kilogramm. 6 und 76,6 Kilogramm. wie groß sind sie? Ist sie? 1,57 Meter. Groß. Ja, sie hat gesagt, sie besucht regelmäßig Hausarzt, aber wenn sie Okay, Sie können überprüfen, ja, sie ist gut. Und nach dem ja, ich würde gerne sofort Entschuldigung, ich habe dieses Gespräch untergebracht. Damals habe ich Zugang Einlagen und Eingelegt. Novalgien eingelegt und Novalgien und Spasmolytik gegeben. Nachdem bis evet ja nach dem Ergebnis würde ich auch Antibiotikum durchführen, verabreichen. Ich würde gerne diese Patienten stationär aufnehmen, besonders hat sie Nierenentzündung, Bluthochdruck, starke Schmerzen, vielleicht gibt es bei der Ultraschall Hydronephros, besonders beobachte ich unter den Augen. Ja. Okay. Ja. Sana şunu önerebilirim abla. Ziberihtat sürekli bunu söyleme. Orada fiilleri değiştirebilirsin. Ziberihtat, Erwan, Oizer, Beschreibt bir söyleyebilirsin başlangıçta. Onun dışında bence herhangi bir sorun yok. Hani gayet iyiydi. Ama hani sunumunu yaparken bir yapının olması çok çok önemli. Atıyorum ağrıyı sunuyorsun. Ağrı ile ilgili her şeyi söylemek. Ondan sonra backlight semptomları söylemek. İşte sonra vegetatif anamnezi diğerlerini bir yapıda söyledin ama HAPT 5 verde de zaman zaman araya bir önceki bir sonraki girip az önce ağrıydı, şimdi şuna geçti, şimdi buna geçti gibi hani oluyor olmasın. O kafa karışıklığı oluyor. İlla ki unuttuğun şeyler olabilir. Sonradan ekleyebilirsin ama ne kadar çok böyle zihninde bir yapı olursa senin için o kadar kolay olur. Aparatif kısmı söylerken de ya diagnostik kısmı söylerken de yine bir yapının olması. Körperlehuntersuchung, Vital Parameter Überprüfung, Blutfluidas, Laboabnehmen, Imlabo, Verdeich, bla bla bla. Ondan sonra görüntüleme yöntemleri işte ya da ürün status, ürün kültür, işte şu tür diagnostik gibi. Sonra konzil. Bak hep bir sıra var. Böyle olduğu zaman unutmuyorum ben. Hiçbir şey eksik olmuyor. Onu söylemiştim. Ondan sonra bu var. Ondan sonra bu var. İşte bunu herkes için söylüyorum bu arada genel. Yani sadece İpek abla için değil. Tedavi kısmında da yani bir hastanın tedavisini düzenlerken neyi söylerim? Önce ambulant mı tedavi edeceğim, stasyoner mi tedavi edeceğim? Ondan sonra hastaya tedavi olarak ne vereceğim? İlk basamakta ne vereceğim? Sonra bu hastanın hastalığın spesifinde, özelinde ihtiyacı olan ne? İşte bir konsül sonucunda şu tedavi yapılır gibi. Kafamdaki mesele bu. Mesela ben hep ne diyordum? The patient can ambulant behandle. O da the patient zolte stasyoner auf genommen werden. Bunlardan birisi. Sonra the patient zolte flüssigkeit zufuhr, gegebenenfalls elektrolit substitution, als symptomatische Behandlung wie Analgetika, Antiemetika, Spasmolitika. Artık neye ihtiyacı varsa onları söylüyordum. Ondan sonra işte the antibiotika wird verabreichen. Hani antibiyotik ihtiyacı varsa ondan sonra ich werde einen Konsul in der Abteilung für Nephrologie, je nach und işte je nach Befunde konsülde şunu yapabilirler. Şunu da söylüyordum mesela işte önermem gereken bazı şeyler varsa die Lebensstilveränderung spielt hier eine große Rolle zum Beispiel. Bu vaka özelinde demedim bunu. Sadece hani hastayı sunarken bir yapının oluyor olması, benim zihnimde bir basamağın oluyor olması benim aslında zaten söyleyebileceğim şeyleri unutmamın önüne geçer. Çünkü bir sıram var, onu söyledim. Ondan sonra bu, ondan sonra bu, ondan sonra. Her hasta için de bu sıra olabilir. Bazılarında bazısı eksiktir. Ha bu hastada bu yoktu zaten. Mesela bazı hastasında Lebensstilveränderung çok da önemli değildir. Onu da söylemem mesela. Anlatabildim mi genel olarak? Ya, danke. Ama sen zaten buna genel olarak uydun. Yani bir sıkıntı yoktu. Eline emeğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Ben Şimdi ben teşekkür. hızlıca bu vaka üzerinde sorular ve reaksiyonlarla ilgili şey yapayım. Şimdi yine bir gastrointestinal sistem işte üroloji ama karında bir ağrı var yani karının herhangi bir tarafında. Yine ne yapıyorduk? Ağrı. Ağrıda en önemli olan şey Wohlgenau, haben Sie diese Schmerzen, seit wann haben Sie diese Schmerzen, sind die Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten? Gibt es eine bestimmte Auslöser für die Schmerzen? Zum Beispiel, vielleicht haben Sie sich am Bauch verletzt oder haben Sie eine schwere Tasche angehoben gibi örnekliyorum illa ki. Sind die Schmerzen dauerhafter oder gehen Sie wieder weg? Ist es das erste Mal oder hatten Sie schon früher ähnliche Symptome? Önceden de varsa waren Sie deswegen schon beim Hausarzt? Können Sie die Schmerzen genau beschreiben? Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10? İşte bla bla bla. Gibt es etwas, das die Schmerzen verstärkt? Gibt es etwas, das die Schmerzen lindert? Schmerzen'la ilgili bu soruların her birisi. Tabii hastanın verdiği, ilk başta bana tarif ettiği duruma göre zaten bunlardan bazılarını söylemiş olabilir. O zaman hiç sormam. Söylemediklerini ama bu şekilde alıyor olabilirim. Ondan sonra şimdi başlangıçtaki HAPT 5 verde şikayete göre soracağım sıradaki soruyu belirliyorum. İşte bu adam flankın şmersin diyorsa o zaman ben bunun neyle alakalı? Niren'le alakalı olduğunu düşünüyorum. O zaman başlayacağım şey karın ağrılarında neydi? Übülkaydı, Elbrehen'i, Wasserlassen probleme, Şturgang problemeyi burada soruyorum. Yani HAP5 verde kısmında soruyorum. İşte Übülkaydı sordum, Elbrehen'i sordum. Sonra Vasalasını sormaya başlıyorum. Vasalasıyla ilgili bana bir şikayet geliyorsa Vasalasıyla ilgili her şeyi burada araştırıyorum. We oft müssen sie auf die Toilette gehen. Haben sie Schmerzen oder brennendes Gefühl beim Wasserlassen? Wie viel haben sie wie sonst oder mehr als sonst, weniger als sonst? Müssen sie auf in der Nacht zum Wasserlassen gibi? Welche Farbe hat der Urin? Gibt es Blut im Urin gibi sorulabilecek tüm soruları burada soruyorum. Sonra haben Sie Probleme beim Stuhlgang? İşte problemi varsa dedi ya diyor seit wann haben Sie diese Beschwerden? Wie sah der Stuhl aus gibi gibt es Blut im Stuhl? Orada da bir şikayet geliyorsa orada da hani bunu derecelendiriyorum. Ondan sonra haben Sie Fieber? Wie hoch war das? Wo haben Sie die Temperatur gemessen? Hani bir fibası varsa onunla ilgili soruları soruyorum. Ondan sonra vegetative anamnese. Schüttelfrost, Nachtschweiß, Kaltschweiß, Schweißausbrüche. Ondan sonra Apatit, Gewichtveränderungen, Schlafstörungen. Bakın hep böyle söylüyorum ki aklınızda bir yapı olsun ve bir şey unutmayın diye. Zaten insan bildiği ya da rahatlıkla yapabildiği bir şey unutunca canı çok sıkılıyor. Hani bu yapı olursa mı unutma ihtimaliniz en aza iner. Ondan sonra Brust'la ilgili Leidensymptom, Brust Schmerzen, Lymph Node, Engegefühl, Herzrasen. Bu kadın hasta ve işte Schmerzen var karın bölgesinde. O zaman işte ginekolojik anamneze, wann hatten ich vermute, dass sie schon im Wechseljahren sind. Bu hasta yaşlı çünkü. Sonra wann hatten sie das letzte Mal die Monatsblutung, gehen sie regelmäßig zum Frauenarzt. Haben Sie bemerkt, dass Sie in letzter Zeit ungewollte Ausfluss, vaginale Ausfluss oder Schmerzen beim Geschlechtsverkehr gibi? Hani bunu da sordum. Sonra sırayla basamak basamak diğer sorularım. Bu vakanın özelinde de bu hastanın glomerülonefriti var aslında. Ve yıllardır düşün 18 yaşından beri mi dedi 15 yaşından beri mi dedi bu artık onun adını biliyordur yani nirin enzündür demeye gerek yok bu hastada demiyordur diye düşünüyorum düşünsene sürekli nefroloğa gidiyor glomerülonefriti var glomerülonefrit mesela ben burada diferansiyel diagnoz olarak da akuteşup glomerülonefritis diyordum. Aynen glomerülonefritis diyordum. O yüzden bana glomerülonefrit hikayesini söyledi yani hemen şey diye soruyordum. Ah, ist Ihnen aufgefallen, dass Sie in letzter Zeit Schwellung im Gesicht bemerkt? Hani bir ödem var mı yok mu? Çünkü glomerülonefritis, pyelonefritisten ayırt en temel faktör ne? Sistemi şebefundeler. İşte ödemin oluyor olması, tansiyonun oluyor olması ya da üründe işte köpüksü bir görünümün olması gibi. Hani bunların hepsini sorgulayamazsınız ama hani buna dair birkaç bir şey soruyordum. İşte bir ödeminiz var mı? Bu ödem fark ettiniz mi vücudunuzda? O da isteye ürin ein bisschen scheu mich, hani köpüklü mü gibi bunu soruyordum. Glomerülonefriti söylediğinde öyle hani farklı olarak bu vardı sorularda. Şimdi bir de bu hastanın özelinde burada biraz daha farklı oynanıyor oldu ama benim bildiğim pyelonefritis vakasında şu hasta dün Trepanşteig'in çıkarken ağır bir taşe kaldırıyor. Aslında bu da hani şeyi o klofun da şımarsın bir ağırlık bir belastung var. Ondan sonra bu şimersin pat diye ortaya çıkıyor oluyor. Ve bu hasta yani 2 hafta önce de aslında hani Enliye Beşverdin diyor. Enliye Beşverdin'den kastı biraz miksiyon beşverdileri açısından işte idrarında yanma, ağrı işte o bölgede falan. İşte çok karışık bu. Tam olarak nasıl olduğuna dair hani böyle erfarunklarda net bir şey yok. Ama ben kendimce mantığımca şöyle anlamıştım. 2 hafta önce bu şikayetleri varmış. Zaten bu sık sık idrar yolu enfeksiyonu geçiriyor. 2 hafta önce bu şikayetleri varmış. İşte o zaman antibiyotik verilmiş. Biraz kullanmış, fayda sağlamış. Geçti gibi düşünmüş semptomlarını ama aslında tam tedavi olmamış. Sonra da dün akşam pat diye bu ağrı çıkınca önceden verilen antibiyotik, bitmeyen antibiyotiğin kalanını 3 tanesini almış. Hani önceden kullandığı yarar sağladıydı ya, şimdi de kullanacak yarar sağlayacak gibi düşünmüş ama 3 tanesini bir anda alıyor olmuş. Ondan sonra da işte yan etki yapmış gibi. Burada şu açıdan da önemli. Hani piyelonefrit oluyor bu hasta. Sebebi ne? Urzakesine tedavi olmamış Hantvek enfeksiyonu. Yani 2 hafta önce Harnen enfeksiyonu varmış bunun. Tedavi olmamış. Şimdi de piyelonefrit de dönüşmüş. Hani piyelonefritin oluşmasının 2 sebebi var değil mi? Ya aşağıdan çıkan bakteriler ya da işte kan yoluyla gelen bakteriler. Ben böyle yorumlamıştım. Bu doğru olmayabilir. Yani en mantıklısı böyle geldiği için böyle yorumlamıştım. Öyküsü böyle diyen. Şimdi reaksiyonlarda da antibiyotik kısmını açık çıkarmak o yüzden önemli yani. Hani bir antibiyotik aldım diyor. Kim size bunu yazdı? Niçin bunu yazmıştı? Ne zaman kullanmıştınız? Ha, o zaman bitirmemiştiniz antibiyotiğinizi. Evde kalmıştı. Bu sefer de benden şikayetler olunca aldınız gibi. Hani bunu açığa kavuşturmak önemli. Bu önemli bir reaksiyon ve durumu anlayabilmek için de önemli. Sonra da burada şu reaksiyonu vermek önemli. Hani bir de nemazı kayna medikament o ne arslihinrat ein weil das gefährlich sein kann das medikament kann viele Nebenwirkungen haben gibi bir şey söylenilebilir. Bir de antibiyotik tedavileri özelinde hani başlamış yarım bırakmış tedavi olunca sonra başka bir zaman tekrar almış ya antibiyotika terapi zor am Ende der Therapie Benutzer werden denilebilir. Yani antibiyotik terapisini sonuna kadar kullanmanız gerekiyor. İşte iyi oldum, bıraktım. Hani olmadığını vurgulamak için. Ben kendi kafamda böyle bir şey belirlemiştim. Hani böyle söylerim diye. Başka reaksiyon bu hastada ağrı reaksiyonu zaten. Onu defalarca kere konuştuk. Ekrem abi de gayet güzel yaptı. Hemen Stark'ını sordu. Çok şiddetli olduğunu gördü. Hemen işte alerjiyi sordu. Diğerini işte önceden bir ağrı kesici aldı mı diye spesifik sorabilirsiniz. Hani mesela Nordu burada hangi şey dediniz değil mi? Siz söyleyin. Hangi ilacı kastediyorsunuz dediniz. Ağrı kesici diye sormak daha iyi olabilirdi. Bu şekilde saat 11'de oldu. Diğer grupta gelmiş durumda. Bu vakayla ilgili sorunuz olursa, sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa yarın sorabilirsiniz diyorum. Ve kaydı durdurdum.